Sophia holt ihr Handy und ruft im Ferienhaus an. Frau Kern ist am Telefon. Katja, hier ist Sophia. Wir sind auf der kleinen Insel, aber unser Boot ist nicht mehr da. Es schwimmt auf dem See. Frau Kern bekommt einen großen Schreck. Sie will den Kindern sofort helfen. Aber so schnell kann keine Hilfe kommen. Die Eltern haben ja kein Boot mehr. Das einzige Boot schwimmt auf dem Wasser. Bitte, habt keine Angst. Wir holen ein anderes Boot und kommen dann schnell zu euch.